Wisst ihr noch, wie es bis in die frühen Nullerjahre rein die Typen gab, die immer mit dem Unterkiefer so nach vorn ihren Couchie gekaut haben? So als ob sie einen mit ihrem Unterkiefer da so richtig krass kalt machen wollten. Wegen Coolness und Gefährlichkeit. Ohne Comedy in echt. Das ist heute ziemlich weg, glaub. Ein schöner Fortschritt der Fortschrittlichkeit. Meine Meinung.